بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Im Namen Allahs, aller Barmherzigen, Gottes Segen und Heil auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir in die Sitzung hineinkommen und gesegnet werden und aus dieser Sitzung hinausgehen mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das veranlassen, dass diese Sitzung zu einer Sitzung seines Gedenkens wird, sodass die Engel sich über uns stapeln, ihre Flügel über uns stapeln bis zum untersten Himmel, und dass wir aus dieser Sitzung herausgehen dass Allah seine Engel zu Zeugen gemacht hat, dass er uns unsere Sünden vergeben hat. Amin. Ich möchte heute inshallah die Verse aus dem Koran von Surat al-Baqarah, die Verse 58 bis 61 behandeln. Doch bevor ich diese Verse behandle, möchte ich nur geschwind auf ein paar Sachen noch einmal hinweisen, auf die ich vielleicht teilweise hingewiesen habe, aber teilweise sicherlich noch nicht hingewiesen habe. Und zwar haben wir bei Surat al-Fatiha, wenn ich mich richtig erinnere, darauf hingewiesen, dass es in manchen Worten im Koran mehr als eine koranische Lesart gibt, mehr als eine Qira'a gibt. Und weil das auch Teil des Koran ist, wollte ich das euch nicht vorenthalten. Nur ganz grob und stark und brutal zusammengefasst, denn dafür müssten wir eine andere Sitzung für Koranwissenschaft einlegen, ist der Koran erstens in vielen verschiedenen arabischen Dialekten herabgesandt worden. Und dieser Aspekt interessiert uns aber allerdings weniger. Diesen Aspekt behandeln wir gar nicht in Tafsir jetzt, sondern was wir behandeln ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchmal mit einem Vers durch mehrere Lesarten uns mehrere Sachen mitteilen wollte. Sodass dieser eine Vers eigentlich wie mehrere Verse ist. Und es hat ein Vers gereicht, herabzusenden. Als Beispiel haben wir bei Surat al-Fatiha zum Beispiel gesagt, Maliki Yawm al-Din ist die Lesart von Asim al-Kisai und auch von Khalaf und von Ya'qub. Das sind vier dieser 10 Lesarten, die Mutawatir sind, an die wir glauben müssen und Teil unseres Glaubens ist. Die haben alle Malik gelesen, und Malik heißt der Besitzer. Malik Yawm al-Din ist dann der Besitzer am Tag der Auferstehung. Besitzer oder Herrscher, also der Besitzer der Angelegenheiten, der Herrscher am Tag der Auferstehung. Und Allah subhanahu wa ta'ala wollte uns ja auch mitteilen, diesen Vers, dass er der König ist. Deswegen sagte er auch Maliki Yawm al-Din, Maliki Yawm al-Din ohne Alif, sondern nur eine Fatha bei dem Mim. Und das bedeutet der König. Und wie man weiß, ein König ist was anderes als ein Malik, ein Besitzer. Also man kann Besitzer sein, aber nicht regieren. Aber man kann ein König sein und regieren, aber er ist kein Besitzer seines Landes. Das geht auch. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese beiden Sachen mitgeteilt in diesem einen Vers. Und was ich euch auch nicht, das war als Surat al-Fatiha. Wie gesagt, wir behandeln nur diejenigen Variationen oder koranischen Lesarten, die zu einer anderen Bedeutung kommen, der Worte oder des Verses insgesamt. Und nicht diejenigen, die nur, dialektische Aspekte behandeln. Denn diese verändern ja nicht die Bedeutung des Wortes. Und ich wollte darauf hinweisen noch einmal, zum Beispiel in der 10. Sura, in der 2. Sura, im 9. Vers, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Das heißt, sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen, aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Wie ich jetzt gerade vorgelesen habe, وَمَا يَخْدَعُونَ, und sie betrügen nur sich selbst. Das ist die eine Lesart. Das ist die eine Lesart, die es gibt. Und zwar die Lesart aller anderen außer Nafi' ibn Kathir und Abu Amr al-Basri. Die anderen haben, eben diese drei haben gelesen, Yukhadi'una. Yukhadi'una ist mit einem Alif, mit einer Dhamma auf dem Ja, anstatt einer Fatha. Und das Kha hat keine Sukun, sondern eine Fatha und danach kommt ein Alif. Yukha, Und dann die Una geht dann normal weiter wie bei beiden Worten. Yukhadi'una bedeutet zu täuschen suchen. Also würde man dann den Vers dementsprechend übersetzen und sagen, sie möchten Allah und diejenigen, die Glauben betrügen, aber sie suchen nur sich selbst zu täuschen, ohne zu merken. Diese Sache sage ich, weil beides ist Koran und beides ist von Allah SWT herabgesandt. Und wenn ihr diese Übersetzung so findet, mit einer Übersetzung nur von diesen beiden, und keine Anmerkung, dass es eine zweite Lesart gibt, dann ist eben nur eine Lesart übersetzt worden. Und wenn man es anders übersetzt hätte, wäre es genauso 100% richtig gewesen. Und in dem Mushaf, der in Al-Madinah Munawwara gedruckt wird, da steht manchmal unten, dass es mehr als eine Lesart gibt. Und dann würde dann stehen, andere Lesart so und so. Zum Beispiel, ja. Das wird ein anderes Adolpo. Na, das hat aber, die Übersetzer haben das nicht immer gemacht. Allahu a'lam, warum? Sie haben es manchmal gemacht, manchmal haben sie es nicht gemacht. Eine zweite Sache ist zum Beispiel, in dem 10. Vers, Fiqud, ich lese es jetzt in der Lesart der Kufiyun, das heißt in der Koran-Leser von Al-Kufa, das ist damit gemeint jetzt Al-Kisai, Asim, Hamza, und Khalaf. Diese haben den Vers, die haben das Wort Yakdibun als Yakdibun gelesen, in dem 10. Vers, wo es heißt, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Die haben das Yakdibun als Yakdibun gelesen und das Yakdibun bedeutet Lügen. Und der Vers heißt, der übersetzt, in ihren Herzen ist Krankheit und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie zu lügen pflegten. Ja. Und die anderen, Qurra, alle anderen, haben gelesen, bima kanu yukadhibun, anstatt yakdibun, yukadhibun. Und der Unterschied ist wieder, dass anstatt auf der Fatha vom Ja, von yakdibun ist eine Dhamma, Yu, und das Kaf hat keinen Sukun, sondern eine Fatha, Yuka. Und das Dhal hat nicht nur eine Kasra, sondern eine Shadda und eine Kasra. Yukadhibun. Ja. Und die Bedeutung ist eine andere. Yukadhibun heißt, andere Leuten der Lüge bezichtigen. Also heißt der Vers dann, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie der Lüge zu bezichtigen pflegten. Und zwar wen? Die Gesandten oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder die gläubigen Menschen. Und beides ist eine Eigenschaft dieser Kuffar und Heuchler. Und aus beiden Gründen werden sie bestraft. Dann ist mir noch eine weitere Sache entgangen. Und zwar in Surat al-Baqarah im 28. Vers. Dort heißt es, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه nach der Mehrheit genau ترجعون nach der Mehrheit ترجعون, das heißt, worauf ihr zu ihm, 28 Vers, worauf ihr zu ihm zurückgebracht werdet, also im Passiv, ja, der Lesart von Jakob ist einer von den 10 Qurra, da heißt es ثم إليه ترجعون, das heißt, worauf ihr dann zu ihm zurückkehren werdet. Also aktiv. Nicht zurückgebracht werdet, sondern ihr werdet zu ihm zurückkehren. Aktiv. Und die nächste ist in Surat, auch in Surat al-Baqarah natürlich alles, im Vers 36. Dort heißt es in das erste Wort bei allen Koranlesern, bei Koran-Lesarten, außer der Lesart von Hamza, heißt es فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Es geht um die Geschichte von Adam. Dann heißt das Wort übersetzt heißt dann, doch Satan entfernte sie davon. Und wenn wir jetzt aber ganz genau das Wort anschauen, heißt فَأَزَلَّهُمَ, das heißt, es kommt ursprünglich von dem Wort Zalal, von Fehler machen, von Sündigen. Das würde dann wortwörtlich eigentlich bedeuten, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, der Satan hat sie von diesem Paradies entfernt, indem er sie in Sünde gestürzt hat. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ عَدْ. Durch das in Sünde stürzen hat er sie vom Paradies entfernt. Und die Lesart von Hamza ist فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Das heißt, man hat nicht فَأَزَلَّهُمَا, sondern man hat nach dem Sei ein Alif und auf dem Lam ist keine Shadda, sondern nur eine Fatha. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Und فَأَزَلَّهُمَا heißt einfach nur entfernen, wie es auch übersetzt worden ist. Und Satan hat sie entfernt. Na, das ist eine Sache. Und dann im 37. Vers ist die Lesart der Mehrheit, ist, dass sie lesen, فَتَلَقَّى, unabhängig von dem Med jetzt natürlich, Munfassil, aber فَتَلَقَّى, und von der Imala und von anderen Sachen, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Übersetzt, da empfing Adam von seinem Herrn Worte. Und darauf nahm er seine Reue an. Okay? Das heißt, wer empfing wen? Adam empfang die Worte. Adam ist hier in dem Fall die aktive Person. Okay. Und in der Lesart von Ibn Kathir, und damit ist der Koranleser Ibn Kathir gemeint, nicht der berühmte Mufassir, in der Lesart von Ibn Kathir liest er, فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ. Also nicht آدَمُ, sondern آدَمَ. Dadurch wird es zu einem Objekt des Satzes. Und das Subjekt des Satzes, was vorher Adam war, das Subjekt wird jetzt das Wort, die Worte, Kalimatin war es vor, Subjekt wird es dadurch durch die Dhamma. Und in diesem Fall zwei Dhammas, weil es unbestimmt ist. Also Kalimatun. Und dann bedeutet der Vers, da erreichten die, Adam, da erreichten Adam die Worte seines Herrn. Okay? Die Worte sind aktiv, sie erreichen Adam. Und im anderen Wort heißt es, Adam empfing sie. Weil und die letzte Sache, die ich noch nachhole, ist im Vers 51. Dort heißt es in der Lesart der meisten Qurra, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى. Und übersetzt hier, und als wir uns mit Musa auf 40 Nächte verabredeten. Und das ist auch die Mehrheit, das die Lesart der meisten. Und in der Lesart von Abu Amr und von Abu Ja'far und Ja'qub heißt es nicht وَإِذْ وَعَدْنَا, sondern وَإِذْ وَعَدْنَا, ohne Alif. وَإِذْ وَعَدْنَا. Nach dem Waw ist kein Alif einfach. Und das bedeutet dann Versprechen. وَعَدَ heißt Versprechen, وَعَدَ heißt verabreden. Mit Alif heißt verabreden, ohne Alif heißt Versprechen. Und dann würde man den Vers so übersetzen ungefähr. Und als wir Musa versprachen, uns mit ihm für 40 Nächte zu treffen, so ungefähr. Okay? Wichtige Sache ist, wie ihr gemerkt habt, oder wie du gemerkt hast, ist, dass die koranischen Lesarten jede einzelne für sich vollständig ist und vollkommen ist. Und nicht etwa die eine die andere ergänzt. Und sie widersprechen sich nicht. Denn wie können sie sich widersprechen, wenn sie von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt worden sind und wenn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das als Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und nun lesen wir die Verse, die wir heute behandeln wollen. Inshallah werde ich mich kurz fassen. Bis zu dann. Und als wir sagten, tretet ein in diese Stadt und dann esst, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist, und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein und sagt Vergebung, so vergeben wir euch eure Verfehlungen und wir werden den Gutestuenden noch mehr erweisen. Doch da tauschten diejenigen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus, das ihnen nicht gesagt worden war, und da sandten wir auf diejenigen, die Unrecht taten, eine unheilvolle Strafe vom Himmel hinab dafür, dass sie gefrevelt hatten. Und als Musa für sein Volk um Wasser bat, da sagten wir, schlag mit deinem Stock auf den Felsen. Da entsprangen ihm 12 Quellen, nun wusste jedermann, wo sein Platz zum Trinken war. Esst und trinkt von Allahs Versorgung und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Und als ihr sagtet, o Musa, wir halten eine Speise allein nicht aus, bitte doch für uns deinen Herrn, er soll für uns etwas hervorbringen von dem, was die Erde wachsen lässt an Grünzeug, Gurken, Getreide, Linsen und Zwiebeln. Er sagte, wollt ihr das, was besser ist, eintauschen gegen das, was geringer an Wert ist? geht fort in irgendeine Stadt, dann werdet ihr bekommen, was ihr verlangt habt. Und es wurde ihnen Erniedrigung und Elend auferlegt, und sie zogen sich den Zorn von Allah zu, dies, weil sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten ohne Recht töteten, dies, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Ich mag noch eine Anmerkung sagen zu den koranischen Lesarten. Was ich behandle, sind nur die Mutawatir-Qiraat. Das heißt, nur das, was auch Koran ist. In den Büchern des Tafsir werden manchmal koranische Lesarten erwähnt und überliefert, die allerdings, wo Übereinkunft besteht bei den Ulama, dass man diese nicht im Koran als Koran glauben darf, dass es ein Koran ist. Und man darf auch nicht sie im Koran, im Salah lesen. Okay? Aber alles, was ich erwähne, ist Koran und darf man lesen im Salah. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt des Weiteren wieder die Gnaden, die er den Vätern der Kinder Israels erwiesen hat, um sie daran zu erinnern, wer ihre Väter waren und dass ihre Väter eben nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam leugnen würden, wenn sie am Leben wären. Und er sagt, und als wir sagten, also Allah ihn befahl, tretet ein in diese Stadt und dann esst, wo immer ihr wollt. Die Mehrheit der Mufassirun haben gesagt, dass die Person, die das ihnen vermittelt hat, Kinder Israels, ist nicht Musa, denn Musa a.s. ist schon gestorben zu diesem Zeitpunkt. Denn wie wir wissen, sind ja die Kinder Israels noch von Ägypten über das Rote Meer nach Sinai jetzt gekommen. Und Sinai befinden sich jetzt in der Wüste dort. Und Moses hat, wie in Surat al-Ma'idah geschrieben steht, ihnen befohlen, dass sie jetzt, sie sind dann zusammengelaufen in Richtung Jerusalem. Und sie sollten in die Stadt Jerusalem eintreten und kämpfen und Dschihad machen. Und sie haben ja geweigert. Sie haben ja zu Moses gesagt, geh du und dein Herr und kämpft alleine. Wir warten hier und bleiben sitzen. Und die Strafe dafür war eben, dass sie eben in der Wüste geirrt haben. Die Strafe war, dass sie in der Wüste geirrt haben. Ja? Und die Person, und Moses ist gestorben in der Zwischenzeit, die Person, und die Person, die ihnen das gesagt hat, ist Yusha'. Yusha' auf Deutsch Jonas. Joshua, der Prophet Joshua alayhi salatu wassalam. Die Person ist nach der Mehrheit der Mufassirun, nach der großen Mehrheit der Mufassirun, ist Joshua gewesen. Er hat zu ihnen gesagt, tretet ein in diese Stadt. Und die Stadt ist Jerusalem, Al-Quds. Auch nach der Mehrheit der Mufassirun. Allah. Und Joshua alayhi salam ist derjenige, der die Kinder Israels im Dschihad angeführt hat, gegen die Bewohner von Al-Quds. Und er war der Diener von Moses, zunächst einmal. Und es hat sich so ereignet, wie es heißt den authentischen Hadith, dass Joshua alayhi salam wollte, er war sozusagen am Siegen. Und er wollte in die Stadt noch eintreten, bevor die Sonne untergeht. Denn es war an einem Freitag. Und wenn die Sonne untergegangen wäre, wäre es Samstag geworden. Und am Samstag war den Kindern Israels verboten zu kämpfen. Und wenn das passiert wäre, hätten sie nochmal 24 Stunden warten müssen. Und vielleicht hätte der Feind sich stärken können. Allahu a'lam. Aber sie haben den Sieg vor Augen gesehen. Und deswegen wollte er mit seinen Soldaten in die Stadt einziehen, bevor die Sonne untergeht. Aber er sah, die Zeit wird knapp. Deswegen sagte er zur Asr-Zeit, sagte er zu der Sonne, Anti ma'mura wa ana ma'mur. Er sagte zur Sonne, dir wird befohlen und mir ist aber auch befohlen worden. Also dir ist befohlen worden, unterzugehen. Aber mir ist befohlen worden, in die Stadt einzugehen. Allahumma hsibha alayya shay'an, Das heißt, O Allah, halte sie für mich ein wenig fest. فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَنَمُوا und so weiter geht es. Also dann hat Allah SWT die Sonne für ihn festgehalten, das heißt, sie ist nicht weitergegangen, nicht untergegangen, bis sie diese Stadt von ihren Bewohnern befreit haben und für den Islam zugänglich gemacht haben. Und das ist natürlich eine gewaltige Sache. Na. Und Allah sagt, na, in dem Hadith gibt es natürlich noch eine weitere interessante Sache, dass die Völker vor uns, sie durften die Kriegsbeute nicht behalten. Subhanallah. Das ist vielleicht auch gut für sie gewesen, dass sie eben den Dschihad nur gemacht haben, um für Allahs Wohlgefallen. Jede Kriegsbeute, die gesammelt worden war, musste gesammelt werden. Und wenn sie gesammelt worden war, hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Feuer vom Himmel gesandt, das diese Kriegsbeute aufgefressen hat und verbrannt hat. So heißt es im Hadith, die authentisch sind. Und das war bei den Propheten allen vorher, vor Muhammad, als sie die Dschihad geführt haben. Und da war die Kriegsbeute weg. Und sie haben nichts davon bekommen. Und wenn dann in dieser Kriegsbeute irgendwas gefehlt hat, kam kein Feuer, hat es weggenommen. Und so war den Propheten dann immer klar, dass irgendjemand was unterschlagen hat. Sallallahu alaihi. Guck mal, subhanallah. Da wusste er irgendwas. Und das ist auch in diesem Fall geschehen. Bei Joscha in diesem Fall. Da war diese Kriegsbeute eben nicht komplett. Na. Und als Allah subhanahu wa ta'ala, wie es im Hadith heißt, als es dann eben vervollständigt war, dann hat das Feuer das aufgefressen. فَأَقْبَلَتِ النَّارِ فَأَكَلَتْهُ. Akala ist der Essen, auffressen. Also, فَأَكَلَتْهُ. فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمْ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِنَا. Also, niemandem vor uns war die Kriegsbeute erlaubt. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ تَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا. Also, Allah sah dann, segensreich und erhaben ist er, unsere Schwäche und unsere Unfähigkeit, und so hat er sie für uns erlaubt erklärt. Und so hat er sie für uns erlaubt erklärt. Es ist aber eine große Fitna auch, denn es gibt Menschen, die nicht die Hart führen für Allah und Allahs, damit Allahs Hand, damit Allahs Wort die Oberhand gewinnt, sondern um andere Güter des Diesseits zu gewinnen. Und na, tretet ein in die Stadt und esst, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist. Und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein. Niederwerfen, wortwörtlich heißt es im Koran, sujadan, das heißt eigentlich wortwörtlich in der Form der Niederwerfung. Aber das ist natürlich nicht möglich. Man kann nicht in der Form der Niederwerfung laufen. Das geht nicht. Und es bedeutet auch hier, wie heißt es, ehrerbietig. Ehrerbietig bedeutet es in diesem Fall. Denn sie sollten ehrerbietig, also erniedrigt, sich selbst erniedrigend sollten sie eintreten, denn sie sollten dankbar eingehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diese Stadt befreit hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie errettet hat aus der Wildnis der Wüste und dass er, und sie sollten sagen, wie es heißt, tretet niederwerfend ein durch das Tor ein und sagt Vergebung, hittah. Sollten sie sagen, Vergebung für was? Für die Sünden, die sie begangen haben. Und zwar dafür, dass sie eben nicht mit Moses den Dschihad führen wollten. Das sollten sie als Vergebung sagen. Hitta, also im Sinne Vergebung. O Herr, Vergebung für die Sünden, die wir getan haben. So vergeben wir euch eure Verfehlungen. Wenn sie das so tut, dann werden wir euch eure Verfehlungen auch vergeben. Und wir werden... Na, und diese Art von Ehrerbietigkeit und Erniedrigung ist die gleiche, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Als Allah subhanahu wa ta'ala für ihn Mekka befreit hat und er reitend in Mekka einmarschierte, hat er seinen Kopf gesenkt und sogar vor Erniedrigung angefangen zu weinen. Ja? Und weil er eben daran gedacht hat, auch wie sein eigenes Volk ihn aus seiner eigenen Stadt rausgeworfen hat, zu Unrecht. Und jetzt kehrt er in diese Stadt ein, als siegreich in diese Stadt ein, durch Allahs Hilfeleistung. Und Trotz alledem, wir wissen, hat er den Bewohnern von Mekka vergeben. Wir werden den Gutestuenden noch mehr erweisen. Tayyib. Doch da tauschten diejenigen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus, das ihnen nicht gesagt worden war, und da sandten wir auf diejenigen, die Unrecht taten, eine unheilvolle Strafe vom Himmel herab, hinab dafür, dass sie gefrevelt hatten. Was machten sie? Sie sollten sagen, Hitta. In einer Überlieferung heißt es, dass sie nicht gesagt haben, Hitta, sondern Hinta, das heißt Weizen, anstatt Vergebung. Sie machen sich also lustig. Und in der authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari und bei Muslim im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu heißt es, dass sie gesagt haben, Habbatun fi Sha'ara. Das heißt, ein Stück oder ein Korn in einem Haar. Also absolut sinnlos. Und Sha'ara kann auch bedeuten Schamhaar sogar. Also sie haben einfach einen Müll geredet. Und was man auch entnehmen kann aus diesem Vers ist, dass es ein Beleg dafür ist, dass man eben die Worte, die uns gegeben worden sind, durch die Scharia, durch Allah subhanahu wa ta'ala und durch den Prophet sallallahu alaihi wasallam, durch die wir Allah näher kommen wollen, also Gottesdienst verrichten wollen, dass wir die nicht verändern dürfen. Das ist zum Beispiel, man tritt ein in den Islam, dem man sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Punkt. Man tritt ein ins Gebet, indem man sagt, Allahu Akbar. Und eben nicht durch was anderes. Das ist ein Beleg, dass man die Worte nicht verändern darf. Oder ein Hinweis darauf, dass man die Worte nicht verändern darf. Und Allah sandte dann eine unheilvolle Strafe vom Himmel auf diejenigen ab, die das gesagt haben, weil sie gefrevelt hatten. Und das heißt, dass die meisten Überlieferungen sagen, ist die Pest. Die Pest ist damit gemeint. Und interessant heißt es im Arabischen, eigentlich nicht, wie es im Deutschen übersetzt ist, dass sie gefrevelt hatten, sondern dort heißt es, bimakanu yafsuqun. Das heißt, weil sie immer zu freveln pflegten. Und das ist eine Regelmäßigkeit. Und das ist eine Charaktereigenschaft geworden von diesen Menschen, wie wir die ganze Zeit gesehen haben, in den ganzen vorigen Gunsterweisungen von Allah subhanahu wa ta'ala, die sie immer wieder geleugnet oder für die sie undankbar gewesen sind. Und dann heißt es im 60. Vers, als Musa für sein Volk um Wasser bat, das ist Al-Istisqa, und auch wir haben so etwas wie Al-Istisqa, unser Istisqa-Gebet, das Regengebet. Wir beten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns Wasser gibt. Und als Musa für sein Volk um Wasser bat, das ist in der Wüste Sinai. Ja? Das heißt, es sind zwei nicht chronologische Ereignisse. Dass man das richtig versteht, das sind zwei nicht chronologische Ereignisse. Das eine ist von Joscha und das andere ist wieder jetzt von Musa zurück. Es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt nur die Gnaden der Kinder Israels. Und mit Sicherheit gibt es eine Weisheit, warum Allah subhanahu wa ta'ala das in diese Reihenfolge gebracht hat. Und als Musa für sein Volk im Wasser bat, da sagten wir, schlag mit deinem Stock auf den Felsen. Ist es ein bestimmter Felsen oder irgendein Felsen? Da gibt es zwei Ansichten darüber, ist aber nicht für uns entscheidend. Der Stock, heißt es in manchen Tafasir, dass es der gleiche Stock ist, den Musa benutzt hat beim Pharao und der zu einer Schlange geworden ist. Und es ist der gleiche Stock, den Musa benutzt hat, um die Schafe zu hüten. Bei, wie es auch in manchen Tafasir heißt, bei Madian, bei Shu'aib, sagten manche, es ist der Prophet Shu'aib, a.s. Inshallah werden wir irgendwann mal dazu kommen. Surat al-Shu'ara, da werden wir das behandeln. Und ich meine, das Surat al-Qasas, nicht Surat al-Qasas. Und auch wo Musa das Meer und auch das sagen manche Mufassirun, dass Shu'aib ihm diesen Stock gegeben hat. Ja. Wallahu a'lam. Ja. Schlag mit deinem Stock auf den Felsen. Da entsprang ihm 12 Quellen. Wäre es nur eine gewesen, dann hätten sie sich eventuell wieder bekämpft, die Kinder Israels untereinander, sowie auch viele Muslime es leider im Hajj tun und sich kämpfen, wenn sie zusammen zur Quelle kommen wollen oder so etwas. Ja? Subhanallah. Die Parallelen sind da. Parallelen sind da. Auch wenn es vielleicht größere oder kleinere Ausmaße sind, aber diese Eigenschaft sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen, damit wir eben nicht so tun, wie die Kinder Israels es getan haben. Ja. Da entsprangen ihm 12 Quellen. Und das Interessante ist, dass manche Professoren sagen, das Entspringen von Wasser aus einem Stein ist ein Wunder. Aber es ist noch ein größeres Wunder, was unser Prophet dann gemacht hat. Indem er, wo er in seiner, mit seiner Hand in den Behälter seine Hand reingetan hat, Wasserbehälter, und dann zwischen seinen Händen das Wasser aufgestiegen und mehr geworden ist. Denn aus Fleisch und Blut ist keine gewöhnliche Sache, wie Wasser mehr wird. Aber aus Stein kann Wasser rauskommen. Aber trotzdem, dass da 12 Quellen rauskommen. Und so wusste, wie es im Vers heißt, jeder Mann, das heißt jedes Volk, denn die waren ja 12 Stämme, die Kinder Israels, weil Jakob 12 Söhne hatte, jeder von ihm wurde ein Volk. Und also er war ein gesegneter Mann und seine Kinder auch. Und so wusste jedes Volk, aus welcher Quelle sie trinken sollte. Na. Willst du was sagen? Gar nichts. Verabschieden, das meinte ich ja. Bleib noch hier, wir sind gleich fertig. Ja. Ach, also. Hast du es eilig? Nein, ich brauche deinen Laptop. Nein, Audacity. Ja, ist sehr gut. Den habe ich gehabt auf dem Laptop, aber Laptop ist geklaut. Das Internet will ich, ey. Ja, soll ich vom Internet da? Gibt's im Internet, ja. Na, bleib hier. Esst und trinkt von Allahs Versorgung. Also esst von As-Salwa, diese Wachteln, ja, die sie bekommen haben, und trinkt dann von diesen Quellen, die ihnen gegeben wurden, und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Und auch hier, wie stiftet man Unheil auf Erden an? Indem man Allah und seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, ungehorsam gegenüber ist. Na, uns wird gesagt, dass sie eben diesen Stein mitgenommen haben, wo immer sie auch hingegangen sind. Und als ihr sagtet, O Musa, wir halten eine Speise, also die Wachteln, das Salwa, allein nicht aus. Bitte doch. Na, sie hielten nicht aus, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat. Wer also, sagt der Sheikh Abubakr al-Jazairi, wer zum Beispiel in einem Zelt lebt und sagt, ich muss unbedingt einen Kredit aufnehmen, damit ich besser leben kann. Zwischen dem und den Kindern Israels ist kein Unterschied. Solche Leute bringen sich selbst ohne zu merken um. Ebenso Menschen, die immer wieder das wollen, was den Kuffar gegeben worden ist, wie zum Beispiel, also ihn nachahmen wollen in Kleidungen, Essen, in Verhaltungsweisen und so weiter und so weiter. Na. Und sie sagen, die Kinder Israels, bitte doch für uns deinen Herrn, er soll für uns etwas hervorbringen von dem, was die Erde wachsen lässt. Und jetzt stellt euch mal vor, was sie sagen. Sie sagen zu Musa, Musa, bitte deinen Herrn, dass er uns das und das gibt. Warum haben sie nicht selbst gebeten? Diese Art und Weise, wie sie mit ihrem Propheten umgegangen sind, weist viel darauf hin, dass sie gar nicht an ihn geglaubt haben. Das ist keine Art und Weise. Wenn sie wirklich glauben, dass er ein Prophet ist, würden sie nicht mit ihm so reden. Wir haben die Sahaba radiallahu anhu, unserem Propheten angesprochen. O Gesandter Allahs, O Prophet Allahs. Sie haben ihn angesprochen, O Moses. Hat irgendein Sahabi gesagt, Muhammad? Niemand. Nicht einmal weiß ich, dass die Frauen des Propheten gesagt haben, mein Mann hat gesagt. Nicht einmal das. Sondern der Gesandte Allahs hat gesagt. Ja? Und so sind sie umgegangen. Und sie hätten ihren eigenen Herrn, als wäre er nicht ihr Herr, sondern nur sein Herr. Also bitte deinen Herrn, er soll für uns etwas hervorbringen von der Erde, also von dem, was die Erde wachsen lässt, an Grünzeug, alles an Grünzeug, was es gibt, Petersilie, Pfefferminze und was auch immer, Gurken, Getreide, Getreide oder auch Knoblauch, Linsen, Zwiebeln. Und er sagte zu ihnen, wollt ihr das, was besser ist, eintauschen gegen das, was geringer an Wert ist? Diese Wachteln, die ihnen zugeflogen kommen sind und ihre Hände gefallen sind und dass sie nur noch kochen müssten, das war's dann schon, ja. Das wollten sie nicht haben. Sie wollten dann lieber anbauen und pflücken und ernten. Allah. Ja, sogar. Auf jeden Fall, Das haben sie eingetauscht, dieses gute Fleisch wollten sie nicht haben. Und sie wollten lieber anbauen und ernten. Dann sagte Musa zu ihm, wollt ihr das, was besser ist, eintauschen, das, was geringer an Wert ist, geht fort in irgendeine Stadt. Ihbetu Misra. Misr ist irgendeine Stadt. Ja? Amsar ist der Plural davon. Und Misr wird heutzutage benutzt für Ägypten. Ja? Aber Misr ursprünglich bedeutet eine Stadt. Genau. Vielleicht in diesem Bezug kann man noch erwähnen, Al-Qaryah bedeutet, ist hier gut übersetzt worden als Stadt und nicht als Dorf. Heutzutage, die Araber benutzen Qaryah als Dorf. Aber Qaryah ursprünglich kommt vom Wort At-Taqarri, was heißt At-Tajammu', das sich versammeln in einem Ort. Und deswegen, Qaryah im Koran bedeutet Stadt. Oder ein Ort der Versammlung von Menschen. Und das ist nicht eine kleine Stadt, ein Dorf, sondern kann auch eine große Stadt bedeuten. Das ist vielleicht ein interessantes, also ist gut übersetzt, Alhamdulillah, hier. Geht fort in irgendeine Stadt. Auf Arabisch heißt Ihbitu. Ihbitu heißt, man geht immer von einem höheren Ort in einen niedrigen Ort. Und manche haben gesagt, dass es ihnen möglich war, tatsächlich woanders hinzugehen. Dann wären sie eben ohne ihren Propheten und ohne diesen ganzen Gunsterweisungen, die sie bekommen haben, ohne diesen Wolken, die sie beschattet haben, damit die Sonne nicht sie trifft. Und manche haben gesagt, sie hätten das gar nicht machen können, sowieso nicht. Ja, ähnlich wie die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Surat Isra, kunu hijaratan aw hadida, also seid Steine oder Eisen, wie ihr wollt. Ja, darauf kommen wir inshallah einmal noch, wenn wir zu Isra kommen werden. Ja. Dann werdet ihr bekommen, was ihr verlangt habt, wenn ihr dieses Geringere haben wollt. Also sie hätten verlassen können, diese zwei Propheten, die mit ihnen waren, wären Moses und Aaron. Musa und Harun, wenn sie die nicht haben wollen, hätten sie woanders hingehen und dann würden sie das bekommen, was sie verlangt haben. Und es wurde ihnen Erniedrigung und Elend auferlegt. Denn durch diese Frevel, Ungehorsamkeit, die sie diesen zwei Propheten erwiesen haben, wurde ihnen diese Erniedrigung und Elend auferlegt. Und dieses Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala gilt bis heute noch. Obwohl wir heutzutage über 1 Milliarde Muslime sind, sind wir die Unterdrückten. Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns vor Entstellung von seinen Texten, von Entstellung von der Bedeutung von seinen Texten, die er so jemand, vor Entstellung, vor Austauschen von Worten, wie die Kinder Israels gemacht haben, und warnt uns vor den Folgen von Sünden. Das war die Folge von den Sünden. Diese ganzen Wunder, die sie gesehen haben, diese Beweise, diese 70 Männer, die die Worte Allahs gehört haben beim Berg Sinai, Taib, und all das, und trotzdem sind sie ungehorsam und undankbar. Und sie zogen sich den Zorn von Allah zu, obwohl sie, und geht's weiter, dies, weil sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten ohne Recht töteten. Was gibt's denn? Also, das ist auch interessant, dass ohne Recht töteten. Kann man einen Propheten zu Recht töten? Nein, geht sowieso nicht. Ja. Sie töteten sie ohne Recht. Allah betont das. Dies, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Auch dies ist eine Eigenschaft von ihnen gewesen. Sie übersetzten sich, ständig. Und hier weist der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi darauf hin, dass, schaut mal, sie zogen sich Zorn, Ghadab, von Allah zu, weil sie sich den Gesandten widersetzten. Und dies, obwohl sie die Kinder von Propheten sind. Er sagt praktisch, wir Muslime sollen noch mehr darauf achten und sollen noch mehr Angst haben davor. Denn wir sind nicht die Söhne von irgendwelchen Propheten. Also nicht so auserwählt wie sie. Wenn wir, die Araber kommen von Ismail, ein Prophet, und sein Vater Abraham war ein Prophet, keine Frage. Aber man sagt, dass die meisten Propheten von den Kindern Israels waren überhaupt. Und diese Gunsterweisung hat kein anderes Volk bekommen. Und trotzdem nützt ihnen überhaupt nichts ihre Stammbaum, wenn sie ungehorsam sind und leugnen und undankbar sind. Und wir Muslime, wenn wir das auch so sind wie sie, dann hat Allah dann noch eher ein Anrecht darauf, uns so zu behandeln, und wenn nicht, noch schlechter. Wallahu a'lam. Na. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.